¿Cómo le va? ¿Cómo la están tratando? Lo más bien, doctor. ¿Bien? ¿Está todo bien? Der Arzt Federico Eguren erkundigt sich nach dem Wohlbefinden einer Patientin. Noch ermattet von der Operation antwortet sie mit leiser Stimme. Federico Eguren ist Direktor des Krankenhauses in Bella Union, einer kleinen Stadt im äußersten Norden Uruguays. Federico Eguren ist 29 Jahre alt. Sein Medizinstudium hat er nicht in seinem Heimatland Uruguay absolviert, sondern in Havanna, mit einem Stipendium des kubanischen Staates. Ärzte made in Kuba. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener. Die Stipendien werden an junge Menschen in ganz Lateinamerika und einigen Ländern Afrikas vergeben. Sehr viele hätten in ihren Ländern keine Chance gehabt zu studieren, weil sie aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Auch Egurens Stellvertreter Marcos Garcia hat sein Medizinexamen in Havanna abgelegt. Anstatt danach in Uruguays Hauptstadt Montevideo mit einer eigenen Praxis reichlich Geld zu verdienen, sind beide freiwillig in die entlegene, arme Provinz gezogen. Ich empfinde eine moralische Verpflichtung, den Menschen das zu geben, was man mich gelehrt hat. Die beiden Ärzte haben in Kuba die Escuela Latinoamericana de Medicina, kurz ELAM, besucht. Hier werden heute angehende Mediziner aus über 50 Ländern Lateinamerikas, Afrikas, Nordamerikas und Asiens ausgebildet. 2000 Ärzte erhalten jährlich ihr ELAM-Diplom. Wer an der Lateinamerikanischen Hochschule für Medizin in Havanna studiert, lobte kürzlich Margaret Chan, die Präsidentin der Weltgesundheitsorganisation, der versteht die Vision Fidel Castros, seine Verpflichtung für die Gesundheit nicht nur in Kuba, sondern auch in der Region und darüber hinaus, basierend auf der Konzeption von Solidarität, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit. Kuba hat in den vergangenen Jahrzehnten viel Geld in sein Gesundheitssystem gesteckt. Die auf der Karibikinsel ausgebildeten Ärzte genießen einen hervorragenden Ruf. Die medizinischen Standards sind auf internationalem Niveau, in einigen Bereichen, etwa der Augenheilkunde, sogar Weltspitze. Una facultad de medicina hoy tiene 22 facultades de medicina. Heute gibt es bei uns 22 medizinische Fakultäten. Eine davon nennt sich Lateinamerikanische Hochschule für Medizin. Dort studieren ungefähr 7000 junge Menschen aus lateinamerikanischen Ländern. Fidel Castro im Jahr 2003 in Buenos Aires. Bei einem seiner letzten großen Auftritte im Ausland beschäftigte er sich mit einem seiner Lieblingsthemen, der Gesundheit. Da durfte die Lateinamerikanische Hochschule für Medizin nicht fehlen. Ein Universitätsstudium, besonders der Medizin, kostet in den USA mindestens $200,000. Wenn an dieser Hochschule eines Tages 10.000 Mediziner ihr Studium abgeschlossen haben, dann hat unser Land der Dritten Welt eine Kooperation in Höhe von $2 Milliarden geboten. Das ist ein Beweis dafür, dass ein Land, das sich von gerechten Ideen leiten lässt, viele Dinge leisten kann, auch wenn es sehr arm ist. Initialzündung für die Gründung der ELAM war eine Naturkatastrophe. Die Hurricanes George und Mitch, die im Jahre 1998 über die Karibik und Zentralamerika hinwegfegten, gehörten zu den größten menschlichen Katastrophen, die die betroffenen Nationen erlebt haben. Kuba schickte sofort solidarische Hilfe. Ein Gesundheitskontingent, bestehend aus Ärzten, Krankenpflegern und Technikern, wurde in die betroffenen und entferntesten Orte geschickt. In diesem Zusammenhang kündigte der kubanische Präsident Fidel Castro Ruiz die Gründung der Lateinamerikanischen Hochschule für Medizin an. Sie wurde am 15. November 1999 eröffnet. Von nun an sollten auf Kuba auch Menschen aus armen Ländern zu Ärzten ausgebildet werden, anstatt nur wie bisher kubanische Mediziner in alle Himmelsrichtungen zu schicken. Zehntausende kubanische Ärzte haben an den entlegensten und unwirtlichsten Orten internationalistische Dienste geleistet. sei es nach Erdbeben in Pakistan, bei Überschwemmungen in Afrika oder in den Armenvierteln von Caracas. Kubanische Ärzte lassen sich in schwer erreichbaren Urwalddörfern nieder oder behandeln in abgelegenen Andenregionen. Diese Gegenden sind auch deshalb oft medizinisch unterversorgt, weil einheimische Ärzte lieber in den großen Städten leben und praktizieren, bevorzugt in den besseren Vierteln. Dort gibt es oftmals moderne Kliniken, ausgerüstet mit den neuesten Hightech-Apparaten. Ich möchte ja nicht vorschnell urteilen, aber manche in diesen Ländern ausgebildeten Ärzte gehen nicht gerne in entlegene Bergregionen oder in Gegenden, in denen indianische Völker leben, eben dort, wo sie tatsächlich benötigt werden. Das hat wohl auch ein wenig mit der Klassenzugehörigkeit zu tun. Auch Federico Lübbe aus Montevideo hat sein Arztdiplom an der ELAM in Havanna erworben. Sein ganzer Ehrgeiz war seit jeher, eines Tages als Arzt zu praktizieren. Aber Geld war zu Hause immer knapp. Es hat mich viel gekostet, die Oberschule abzuschließen. Noch viel teurer wäre es gewesen, wenn ich mich an einer Universität eingeschrieben hätte. Ich musste immer arbeiten und gleichzeitig lernen. Weil es fast unmöglich war, Mediziner zu werden, habe ich einen Kurs für Krankenpflege belegt. Als ich den mit guten Noten abgeschlossen hatte, bot man mir an, in einer staatlichen Klinik zu arbeiten. Und da las ich eines Tages auf dem schwarzen Brett eine Anzeige. Angeboten wurden Stipendien für ein Studium in Kuba. Der kubanische Staat würde die gesamten Kosten des Studiums, einschließlich Unterkunft und Verpflegung, übernehmen, sofern die Voraussetzungen stimmten. Ines Ero sitzt im Vorstand der Föderation Uruguayischer Studenten. Sie sichtet die Anträge für ein Stipendium an der ELAM und wählt zusammen mit einem Vertreter der kubanischen Botschaft in Montevideo die Kandidaten aus. Bevorzugt werden Studenten aus bescheidenen Verhältnissen. Doch das ist nicht das einzige Kriterium. In dem Gespräch, das die Studentenföderation und die Botschaft mit ihnen führen, wird ein Personenprofil gesucht. Das heißt, ein soziales Profil im Sinne einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Das bedeutet, der Kandidat sollte glaubhaft machen können, dass er später seine Kenntnisse möglichst der ärmeren Bevölkerung zugutekommen lassen will. Kubas Engagement für eine gute medizinische Versorgung aller Bevölkerungsschichten hat Tradition. Schon während der Revolutionskämpfe hatte Castros Kampfgefährte, der argentinische Arzt Ernesto Che Guevara, in den Aufstandsgebieten nicht nur verletzte Guerilleros, sondern auch arme Bauern behandelt. Denn während der Diktatur Fulgencio Batistas gab es in Kuba zwar rund 6000 Ärzte, doch diese lebten vor allem in den Städten Havanna und Santiago. Nur wenige opferbereite Mediziner praktizierten damals in der Provinz. Nach dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 verließ über die Hälfte der Ärzte die Rote Insel. Die sozialistischen Revolutionäre um Fidel Castro begannen mit tiefgreifenden Reformen. Verstaatlichung wichtiger Unternehmen, Agrarreform, Aufbau eines neuen Schul- und Gesundheitssystems. Gesundheit war fortan ein Recht. Das am Geldbeutel orientierte Gesundheitswesen gehörte der Vergangenheit an. Inzwischen gibt Kuba 13% seines Gesamthaushaltes für die Gesundheit seiner 11 Millionen Einwohner aus. Die medizinische Versorgung ist grundsätzlich kostenlos. Bei Medikamenten wird eine geringe Gebühr erhoben. Fast 70.000 Ärzte praktizieren derzeit auf der Karibikinsel. Auf 169 Einwohner kommt ein Arzt. Zum Vergleich, in Deutschland muss statistisch ein Arzt 294 Menschen betreuen. Während das Einparteiensystem der Roten Insel im Laufe der Jahre immer stärker kritisiert wurde, sind Kubas Bildungs- und Gesundheitswesen für Millionen Lateinamerikaner nach wie vor äußerst attraktiv. Man kann einfach nicht übersehen, dass alle Kubaner vom Gesundheitssystem erfasst werden, bis in den letzten Winkel der Insel. Im Bildungssystem stehen die Kinder im Mittelpunkt. Sie werden vom Kindergarten bis zur Universität betreut. Auch wenn es nur 3 Kinder an einem Ort gibt, werden sie von einer Lehrerin unterrichtet und es stehen ihnen alle Lehrmaterialien zur Verfügung, genau wie in den großen Schulen der Insel. Kinder werden während ihrer ganzen Entwicklung betreut. Das beginnt mit der Geburt. Stolz verkündete Fidel Castro bei seiner Rede in Buenos Aires: Die Kindersterblichkeit liegt in unserem Land bei 7 von 1000 Lebendgeborenen. Das gilt für das erste Lebensjahr. Im vergangenen Jahr waren es 6,5, davor 6,2. Wir wollen das noch weiter senken. Kein lateinamerikanisches Land kann da mithalten. In einigen Gegenden und Städten Europas und der USA, so beispielsweise in Washington, ist die Kindersterblichkeitsrate höher als auf der Karibikinsel, belegen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation. Ich lebe ja jetzt wieder in Uruguay und kann vergleichen. Manche Schwangerschaften werden hierzulande nicht ausreichend kontrolliert. Manche Kinder werden ungenügend untersucht. Wir haben Defizite bei der Mammographie und bei der Kontrolle der Gebärmutter. Das passiert in Kuba nicht, berichtet der ELAM-Absolvent Federico Eguren. Dabei gilt Uruguay, wie auch Argentinien oder Chile, als Land mit einem hohen medizinischen Standard, verglichen mit den Ländern Zentralamerikas. Die wahre Medizin ist nicht diejenige, die heilt, sondern diejenige, die vorbeugt. An dieses Vermächtnis des Nationalhelden José Martí hält man sich in Kuba. Vorbeugung hat Priorität. Das senkt die Kosten. Präventivmedizin in Kuba ist eine große Erfolgsgeschichte. Das Konzept ist im Programm der familiären und kommunitären Medizin entwickelt worden. Das kubanische Gesundheitssystem ist dreistufig. Grundeinheit ist die Poliklinik. Ein dichtes Netz überzieht die Insel bis in den letzten Winkel. Jede Gemeinde hat mindestens eine Klinik. Sie garantiert die Grundversorgung der kubanischen Bevölkerung, vor allem die ambulante Behandlung durch Ärzte für innere Medizin, Gynäkologie, Kinderheilkunde und Zahnbehandlung. Wenn die Poliklinik nicht mehr weiterhelfen kann, werden die Patienten an Regionalkrankenhäuser, Kinderkliniken, Frauenhospitäler oder chirurgische Kliniken überwiesen. Die dritte Stufe stellen die Universitätskliniken und wissenschaftlichen Institute dar. Weil sich Patienten immer wieder über häufig wechselnde Ärzte in den Polikliniken beklagt hatten, wurde 1985 ein neues Modell entwickelt. In jedem Stadtviertel, in jeder Siedlung, in jedem Dorf gibt es nun den sogenannten Familienarzt. Praxis und Wohnung des Arztes sind unter einem Dach untergebracht. So kann der Arzt rund um die Uhr konsultiert werden. Marcos Garcia und Federico Lübbe haben sich mit diesem Modell während ihres Medizinstudiums in Kuba vertraut gemacht. Ich lerne als Familienarzt alle Familien meines Bereichs kennen. Ich muss auf jeden Fall Hausbesuche machen, nicht nur um ihre körperliche Verfassung zu kontrollieren. Ich betrachte die Menschen als biologische, psychische und auch als gesellschaftliche Wesen. Ich muss beobachten, wie sie mit den Nachbarn zusammenleben, wie es um ihre Hygiene bestellt ist. Das heißt, das ganze Umfeld des Patienten wird in Betracht gezogen. Der Familienarzt achtet darauf, dass Risikofaktoren vermieden werden, die Ernährung verbessert wird und dass die Menschen Sport treiben. Deswegen sind auch für die Studierenden der ELAM, der Lateinamerikanischen Hochschule für Medizin in Havanna, 2 Jahre Sporterziehung obligatorisch. Das ist Teil des Medizinstudiums, weil man sich in Kuba an das Prinzip ein gesunder Geist in einem gesunden Körper hält. Man ist davon überzeugt, dass für einen Universitätsstudenten eine gewisse Pflege des Körpers unumgänglich ist, damit auch der Verstand besser funktioniert. Federico Lübbe war 23 Jahre alt, als er in Kuba sein Studium aufnahm. Er war durch das Gymnasium in Uruguay gut vorgebildet. Doch das Niveau des Abiturs ist in den Herkunftsländern der Stipendiaten sehr unterschiedlich. Um einen vergleichbaren Bildungsstand zu erreichen, müssen alle erst einmal an einem vormedizinischen Kurs teilnehmen. Dabei machte sich bereits eine andere Wertewelt bemerkbar. In Kuba wird schon von klein auf die Gruppe gefördert. Nicht ein Einzelner, sondern alle sollen etwas erreichen. Das heißt, man muss einem anderen helfen, wenn er ein wenig hinterherhinkt oder langsamer ist. Es ist wichtig, dass die Gruppe vorankommt und nicht einzelne Individuen. Dadurch wird Solidarität gefördert. Wettbewerb existiert, aber es ist nicht diese kannibalische, mörderische Konkurrenz. 6 Jahre dauert das Medizinstudium an der ELAM. Auf den direkten Kontakt mit Patienten müssen die Studierenden nicht lange warten. Vom ersten Tag des Studiums an gab es Theorie und Praxis. Schon im ersten Semester wurde uns ein Sprechzimmer zugewiesen. Wir begannen mit ersten kleinen praktischen Schritten. Dabei waren wir bereits im Kontakt mit der Gemeinde und dem Familienarzt. Der gab uns sein Wissen und seine Erfahrungen weiter. Wir haben gleich den Umgang mit Patienten kennengelernt, den Kontakt von Mensch zu Mensch. Auch wenn wir noch nichts über Medizin wussten. Schon im ersten Jahr brachten sie uns bei, wie man das Eis bricht, wie man mit einer Person einen Dialog beginnt, wie man erreicht, dass sie uns vertraut und uns alle notwendigen Informationen gibt. Und noch etwas schätzen die ELAM-Absolventen. Die Professoren haben Zeit für die Studierenden. Bei einer Visite erläutern sie ihnen schon mal 20 Minuten lang ausführlich ein Krankheitsbild. Doch zugleich müssen sie auch auf Schwierigkeiten aufmerksam machen. Denn in Kuba gibt es Engpässe bei der Versorgung mit einigen Medikamenten und hochwertigem medizinischen Gerät. Der Mangel an Kanülen, Spritzen und Gummihandschuhen zwingt dazu, diese zu sterilisieren und wiederzuverwenden. Das jahrzehntelange US-Wirtschaftsembargo zeigt seine Wirkung. Doch Mangel macht erfinderisch. So sind in den letzten Jahrzehnten in Kuba verschiedenste alternative Medikamente aus Heilkräutern, Samen und Mineralien entwickelt worden. Die Tinkturen, Säfte, Salben und Pillen der sogenannten grünen Medizin erfreuen sich steigender Verkaufszahlen, auch im Ausland. Kubas Medikamente aus den Biotech-Labors haben inzwischen Weltstandard. Für die Studierenden der Lateinamerikanischen Hochschule für Medizin sind die Wochentage mit Lernen ausgefüllt. Doch am Wochenende ist nicht selten Fiesta-Zeit. Die internationalen Stipendiaten lernen sich näher kennen. Federico Eguren war mit Honduranern in einem Zimmer untergebracht. Sie klagten über die mangelnden medizinischen Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Heimat. Poder lograr entender otras cosas. Ich habe von Gegenden gehört, in denen es keine einzige öffentliche, sondern nur eine private medizinische Fakultät gibt. Dort haben im Allgemeinen nur sehr, sehr wenige Zugang zum Studium. Im Laufe des Studiums an der ELAM schwinden, quasi als Nebeneffekt, Vorurteile gegenüber Angehörigen anderer Nationalitäten. Vorurteile auch gegenüber der Roten Insel, mit denen manche Studierende nach Kuba kommen. Zum Beispiel Aníbal Lara aus der Dominikanischen Republik. Seine Mutter hatte verzweifelt versucht, ihn vom Studium auf der revolutionären Insel abzuhalten. Sie hatte die fixe Idee, wenn du dort mit 2 Paar Schuhen hingehst, dann musst du 1 Paar abgeben. Man würde Hunger leiden, alle möglichen Dinge könnten passieren. So stellte sie sich das jedenfalls vor. Später hat sie mich dort besucht und heute haben wir zu Hause eine Revolutionärin. Federico Lübbe aus Uruguay war vor seinem Studium nie politisch aktiv. Seine Meinung über das politische System Kubas hatte er sich durch Zeitungslektüre gebildet. Nachdem ich dort gelebt habe, kann ich nur sagen, dass die Information über die Medien nicht der beste Weg ist. Die Versionen der kubanischen Regierung und der Presse außerhalb Kubas sind diametral entgegengesetzt. Dort wird das Schlechteste des Systems, das heißt die politische Linie, herausgestrichen. Aber die guten Seiten, die es zweifellos gibt, werden unterschlagen. Die andere Seite macht es genauso, bloß umgekehrt. Wenn die Studierenden in Havanna miteinander diskutierten, stellte sich immer wieder heraus, dass die kubanische Realität durchaus unterschiedlich wahrgenommen wird. Doch in einem Punkt waren sich alle ziemlich einig. Es gibt Mangel. Die einen sagen, das sei das Ergebnis des US-Embargos. Andere sagen, das sei auf das Wirtschaftssystem zurückzuführen, das die Regierung verantwortet. Fest steht, Luxus sieht man nicht. Aber es hungert auch keiner. Man sieht keine Kinder, die auf der Straße schlafen und betteln. Von politischer Indoktrination jedoch sei an der Elam nichts zu spüren gewesen. Que los cubanos desde el primer día que llegamos nos plantearon y nos dijeron como para que no hubiera confusión. Vom ersten Tag an stellten die Kubaner klar, um Missverständnisse zu vermeiden, wir möchten, dass ihr studiert und eines Tages gute Mediziner werdet. Die Politik machen wir. Ihr solltet nur studieren und gute Mediziner werden. Das hat mir sehr zugesagt. Vermittelt worden seien moralische und solidarische Werte. Beispielsweise nicht das teilen, was übrig geblieben ist, sondern das, was man hat. Und sie sagten, wenn ihr als Ärzte praktiziert und dann gefragt werdet, Donnerwetter, woher kommt denn dieser Arzt, der so gut behandelt? Dann ist es die beste Werbung, wenn ihr antwortet, ich habe mein Medizinexamen in Kuba gemacht. Darüber würden sie sich freuen. We're here at the Karl Marx Theater in Havana, Cuba. Catherine Hall Trujillo ist Afroamerikanerin. Sie kommt gerade aus dem Karl Marx Theater in Havanna, wo die frisch gebackenen Ärzte ihre Diplome erhalten haben. Anfangs studierten nur wenige US-Amerikaner an der Elam. Inzwischen sind es fast 100. Sie kommen zumeist aus ärmeren Vierteln der Großstädte, zum Beispiel aus Harlem und Brooklyn in New York. Die Kosten eines Medizinstudiums sind in ihrem Heimatland, wenn man kein Stipendium bekommt, extrem hoch, bis zu $200,000. Catherine Hall Trujillo will in Zukunft den vielen Millionen Nordamerikanern helfen, die keine ausreichende Krankenversicherung haben. Wenn die Ärzte ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sollten sie in ihr Heimatland zurückkehren, sich in das nationale Gesundheitssystem integrieren und dort mitarbeiten. Nach dem Prinzip, Medizin ist keine Ware und kein Geschäft, sondern hat mit Humanität zu tun. An diesem Prinzip hält auch die Ärztin Ana Maria Fuentes fest. Sie hat an der kubanischen Elam studiert und arbeitet nun in einer Gesundheitsstation im tiefsten Landesinneren von Honduras. Dort, wo früher nie ein Arzt hinkam. Die Menschen hier sind bettelarm. In der Nähe der Gesundheitsstation hat sich unter armen Kleinbauern und Landarbeitern ein Parasit ausgebreitet. Auch Antonio Ortiz hat es erwischt. Wir haben uns eine Hütte gebaut, aus Holzpfählen, die in die Erde gerammt sind. Die Hütte ist nicht richtig abgedichtet. Das ist das Problem, denn die Tierchen kriechen unten durch. Eines Nachts spürte ich, wie unter der Decke eine Menge dieser Tierchen meinen Rücken zerstachen. Aber zunächst dachte ich, dass es eines dieser üblichen Tiere sei. Doch am nächsten Tag bin ich mit einem Haufen Beulen auf meinem Rücken aufgewacht. Die Beulen brachen auf, verwandelten sich in Geschwüre. Es handelte sich um Leishmaniose, eine Tropenkrankheit. Die Klinik bot dem Direktor unseres Gesundheitszentrums ein Bett oder höchstens zwei Betten wöchentlich an. Aber wir hatten es ja mit 17 Patienten zu tun. Das hieß, dass einige Patienten erst in 4 oder 6 Monaten mit der Behandlung beginnen könnten. Aber je länger man wartet, desto stärker schreitet diese Krankheit voran. In Honduras fehlen Polikliniken und Krankenhäuser, vor allem auf dem Lande. Bea Union hängt vom Zuckerrohr ab. Durch die Adern von Bea Union fließt Zuckerrohr. In der Klinik im Norden Uruguays hat der Arzt Federico Iguren täglich mit den Folgen der harten Plackerei auf den Zuckerrohrfeldern zu tun. Sie war lange Zeit die einzige Arbeit für viele Männer in Bea Union, mit Hungerlöhnen bezahlt. In den neoliberalen 90er Jahren blieben die Zuckerrohrfelder gar unbestellt, weil der Import von Zucker billiger war. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich in Bea Union. Armenviertel und Unterernährung breiteten sich weiter aus. Die neue linke Regierung hat jetzt mit Staatsgeldern die Zuckerindustrie im äußersten Norden Uruguays wieder angekurbelt. Die Sonne sticht. Es ist Mittag. Die Temperatur ist auf weit über 30 Grad gestiegen. Noch immer schneiden die Arbeiter mit ihrer Machete Zuckerrohr, gebeugt und mit gekrümmtem Rücken. Jorge richtet sich auf. Seit 30 Jahren arbeitet er auf den Feldern. Das Gesicht ist schweißüberströmt, die Kleidung schwarz verklebt vom Zuckerrohr. Er greift sich in den Rücken und streckt sich. Der Arzt Marcos Garcia bedauert: Probleme mit dem Rücken gehören zu den häufigsten Beschwerden. Kein Wunder, so wie sie ihre Arbeit verrichten müssen. Jorge schleppt ein Bündel von Zuckerrohrstangen zum wartenden Lastwagen. Es ist wohl 30 bis 40 Kilogramm schwer. Jorge richtet sich wieder auf, das Gesicht schmerzverzerrt. Er wird wohl um einen Besuch in der Poliklinik nicht herumkommen. Am Stadtrand gibt es bereits Polikliniken, in denen Ärzte regelmäßig ihre Sprechstunden abhalten und so die umliegende Bevölkerung versorgen. Aber hier fehlt noch die direkte Beziehung des Arztes zu den Menschen in seinem Viertel. Ein Arzt, der die Menschen auch zu Hause aufsucht. Das wollen die beiden Mediziner, Eguren und Garcia, im Rahmen einer von der linken Regierung reformierten Gesundheitspolitik noch erreichen. Familienärzte, die in der Umgebung ihrer Patienten leben. Wie in Kuba. Dazu gehört sicherlich Opferbereitschaft. Aber es ist doch Berufung, die uns Ärzte leiten sollte. Das macht doch erst den Arzt aus, die Berufung, die man im Inneren spürt, die uns täglich gegenwärtig ist. Oder wie ich es manchmal ausdrücke, man muss selber den Fuß in den Morast setzen und den Weg mit den Menschen zusammengehen.